Teil 2 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Totenhemdchen. Es hatte eine Mutter ein Büblein von 7 Jahren. Das war schön und sie hatte es lieber wie alles auf der Welt. Auf einmal starb es. Darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte Tag und Nacht. Als aber das Kind noch gar nicht lang begraben, so zeigte es sich in der Nacht an den Plätzen, wo es sonst gesessen und gespielt, und weinte die Mutter, so weinte es auch. Aber wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als nun die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in dem es in den Sarg gelegt war, und mit dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach: »Ach Mutter, hör doch auf zu weinen. Sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird gar nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen.« Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der anderen Nacht kam das Kindchen wieder mit einem Lichtchen in der Hand und sagte: »Siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken und ich habe Ruhe in meinem Grab.« Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und er trug es still und geduldig. Und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen. Ende von »Das Totenhemdchen«. Aufgenommen von Julia Niedermeier, Wien.